Instant. Herr Major, Augen, eins. Der Radierer, folgt zu meiner Erklärung, ausreichend angetreten. Kameraden, ihr kommt aus Rauch und Qualm und aus dem Feuerhagel unserer Festung. Wenn ich euch heute das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verleihen darf, so ist das nur der äußere Ausdruck, der euch gegeben wird für eure bewiesene Tapferkeit. In unseren Reihen steht vor mir ein Volksstürmer von 73 Jahren, der als er den Befehl bekam, Breslau vor der Einschließung zu verlassen, die Zurücknahme des Befehles erbat, um in der Festung kämpfend seinen Mann zu stehen. Neben ihm steht ein 15,5-jähriger Hitlerjunge, der infolge seiner Jugend nicht in die Kampfeinheit eingereiht werden konnte, den Befehl Breslau zu verlassen umging und als Melder durch Unerschrockenheit sich unter ständiger Feuereinwirkung bewährt hat. So wie diese einzelnen Beispiele ließen sich eine große Anzahl anderer hervorheben, die Zeugnis ablegen von dem fanatischen Kampfgeist und Widerstandswillen aller in der Festung eingesetzten Wehrmacht- und Volkssturmeinheiten. Vom Gauleiter über die Partei und Wehrmacht und Volkssturm sind wir nur von dem Willen beseelt, getreu unserer Verpflichtung gegenüber unserem Führer und Volk uns einzusetzen für den Sieg